den Volontären. Wir sind ja aufgekommen, um die Ruhe zu stören. Berühmt und berüchtigt und stark bekannt für den einen oder anderen zu Intoleranz. Die Presse dreht schon wieder durch. Nein, der macht schon wieder Mucke. Haben Sie denn immer noch nicht erkannt, dass ich auf Ihre Meinung spucke? Verwachs und bespitzelt, verfolgt und gejagt von der Fake News Presse und von Vater Staat. Und so warten wir geduldig in unseren Schläferzellen, weil bekanntlich beißende Hunde nicht bellen. Die Presse geht schon wieder durch, denn hat sie mit der schwarzen Lederkotte. Haben Sie denn immer noch nicht erkannt, dass ich auf Ihre Meinung spucke? Wir brechen nicht nur Gesetze, wir brechen auch Herzen. Unsere Zunge ist ein Dolch, aber lindert eure Schmerzen. Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen, wir wollen nicht weichen, wollen nicht fliehen, bis unsere Sonne wieder hoch am Himmel steht. Wir wollen kämpfen und nicht tragen, wollen nicht scheitern, nicht verzagen. Die Bewegung.